Die zentralen Werte dieser Nation, unser Ansehen in der Welt, unsere Demokratie, alles, was Amerika zu Amerika macht, steht auf dem Spiel. Deshalb kündige ich heute meine Präsidentschaftskandidatur an. Joe Biden hat diese Erklärung schon zweimal abgegeben. 1988 und 2008 hat er bereits Anlauf genommen, um US-Präsident zu werden. Nun, nachdem er 8 Jahre Obamas Vize war, der 3. Versuch, ins Weiße Haus zu kommen. Und da gehört nur einer hin, der an beiden Enden brennt, ist Biden überzeugt. Nobody has a right in my view. Es sollte sich niemand für dieses Amt bewerben, der nicht bereit ist, 110% zu geben. 110% of who they are. Sollte der 76-jährige US-Präsident werden, wäre er der älteste Präsident, der je den Amtseid abgelegt hat. Ein Typ, mit dem viele gern mal ein Bier trinken würden, authentisch, zum Anfassen. Ein aus der Mittelklasse, der sich bei Demokraten und Republikanern in seinen 36 Jahren als Senator viel Anerkennung und Sympathie erarbeitet hat. Nicht umsonst führt er seit Wochen die Umfragen des überlaufenden demokratischen Bewerberfelds an, obwohl er noch nicht mal seine Kandidatur erklärt hatte. Viele wollen ihn. Dass Biden gern auch mal was rausrutscht, dass er als Mann der Mitte gilt, während seine Partei weiter nach links gerückt ist und dass seine jahrelange politische Arbeit durchaus Angriffspunkte liefert, all das lässt Trump gelassen reagieren auf die Frage, ob er Biden als Herausforderer fürchten würde. Nein, der ist keine Gefahr. Der kann nur sich selbst gefährlich werden. Anfang der 70er Jahre, als Biden gerade zum Senator gewählt war, sterben seine Frau und seine kleine Tochter bei einem Autounfall. Der damals 30-Jährige war von einem Moment auf den anderen alleinerziehender Vater von 2 Söhnen. Deshalb zog er nicht nach Washington, sondern fuhr täglich mit dem Zug zur Arbeit ins Kapitol. Ein zweites Mal hat das Land Joe Biden als trauernden Mann erlebt, als sein Sohn Beau 2015 an einem Gehirntumor stirbt. Biden hat den Respekt vieler Amerikaner und er will's noch mal wissen. Und ginge es nicht darum, Trump aus dem Weißen Haus zu jagen, wäre er womöglich gar nicht angetreten. Aber den weißhaarigen, schlanken Mann mit klarem moralischem Kompass treibt der Kampf für etwas sehr Grundsätzliches an. Folks, that's not who we are. Leute, so sind wir nicht. Wir müssen uns daran erinnern, was unser Land so besonders macht. Es sind unsere Werte, woran wir glauben. Es klingt kitschig, aber es ist das amerikanische Credo. Ernsthaft. Joe Biden hat viel Erfahrung, ist ein Experte in Sachen Außenpolitik. Er ist ein Arbeitstier und wird sicher nicht darauf hoffen, dass ihm die Kandidatur zufällt. Vor allem, weil klar ist, dass in der US-Politik die Zeit der Moderaten und der alten weißen Männer eigentlich gerade zu Ende geht.